Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Wir sind ein bisschen verspätet, wir bitten das zu entschuldigen, aber so viel ist es ja auch nicht. Wir sind da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Wir haben heute Nacht ein Thema. Und das Thema heißt Haut und Haare. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Hautkrankheiten, über Verbrennungen, über Hauttransplantationen, über Haut und Sex, über Hautstraffungen. Und über Probleme mit Haaren generell, mit Haaren, Probleme mit Haaren, über Schamhaarfrisuren, das gibt's ja auch immer wieder zu hören, und gerne auch mit Haarfetischisten. Also das Thema heißt Haut und Haare. Und wer gerne mit mir sprechen möchte, der möge bitte anrufen 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de, und wenn ihr mailt, bitte schreibt eure Telefonnummer unbedingt in die Mail rein. So! Und jetzt geht's aber los mit dem Shimon. Stimmt das? Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Ja, hallo Jürgen. Guten Morgen. Spreche ich mit Shimon? Ja, genau. Der Shimon ist. Du bist 42 Jahre alt. Genau. Wir haben auch schon zweimal miteinander gesprochen. Sag bloß. In den ganzen Jahren zu anderen Themen. Sag bloß. Also dann kann ja nichts schief gehen. Genau, ja. Ich hatte angerufen zum Thema Haut und Haare. Mhm. Bei mir geht's hauptsächlich um die Haut. Mhm. Und zwar habe ich seit meiner Pubertät ganz schwere Akne-Narben, Akne-Keloide auf der Brust und beiden Schultern, die also durch die Akne seinerzeit entstanden sind und nie mehr weggegangen sind. Ja. Sehr auffällig, die ganze Brust voll, beide Schultern voll. Ja. So, man nennt das Keloide, so wulstige, rote, dicke Dinger. Ja, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Also sind die auch so herausgewachsen aus der Haut? Ja, ja, genau. Ja. So ganz unregelmäßig rausgewachsen aus der Haut. So richtige Wülste, richtige Vernarbung durch die Akne entstanden und dann eben vernarbt. So, stell dir mal vor, die Haut ist sonst glatt und ich habe da halt so wülstige Hubbel drauf. Und beschreib mir teilweise rot. Ja, beschreib mir dein Gesicht mal. Bitte? Mein? Ja. Mein Gesicht? Dein Gesicht, genau. Ja, im Gesicht habe ich das, Gott sei Dank nicht. Da ist gar nichts. Nein, nein, es ist nur auf Brust und Schulter. Ja. Im Gesicht, Gott sei Dank nicht. Welche Probleme macht dir das heute noch? Heute noch macht es mir die Probleme, dass ich also, sobald ich irgendwo mit freiem Oberkörper unterwegs bin, ich sag mal in öffentlichen Duschen, Umkleiden, Schwimmbädern etc., immer spüre, dass die Leute sehr neugierig da drauf starren. Mhm. Kleine Kinder, die sprechen das auch schon mal an in ihrer unnachahmlichen Art, was mich dann eher weniger stört. Ja. Und es hat mir früher auch große Probleme gemacht im Verhältnis zum anderen Geschlecht. So, darauf wollte ich es gerade hinaus. Das ist natürlich immer ein Punkt, wo man sich dann schämt. Man zieht das Hemd irgendwann aus, das Unterhemd, und man muss es dann zeigen. Wie haben die Frauen darauf reagiert? Also ich muss sagen, für mich war es immer schwieriger, das Hemd auszuziehen als die Hose, sozusagen. Ja, wie haben die Frauen reagiert? Wenn man sich wirklich zu dem Zeitpunkt schon was besser kannte und näher kam, die meisten haben recht verständnisvoll und neugierig reagiert. Und was hast du denn da? Wie ist das denn entstanden? Darf ich mal anfassen? Tut das weh? Und halt interessierte Fragen gestellt. Ich denke mal, ich hatte eher so vom Kopf her die Probleme im Vorfeld, wie wird sie reagieren? Also es ist keine Frau laufen gegangen, deshalb? Nein, nein, nein, deshalb nicht. Und ich lebe jetzt auch seit 12 Jahren in einer festen Beziehung. Ich höre daraus, dass du dich jetzt einigermaßen arrangiert hast damit. Jein, ich habe nach wie vor meine Probleme damit, psychischer Natur, weil ich immer wieder merke, wenn es Gelegenheit gibt, starren die Leute da drauf, wie zum Beispiel im Schwimmbad, was mir nach wie vor sehr weh tut. Mhm. Aber ich habe natürlich als erwachsener Mann damit gelernt, umzugehen, im Gegensatz zur Pubertät früher, wo ich sehr viel deswegen erlebt habe. Ja, das glaube ich, das natürlich. Also in der Pubertät ist das sehr schlimm. Ja, weil Kinder und Jugendliche, ja, gerade in der Schule, die gehen damit anders um. Natürlich, natürlich. Aber sei froh, dass du es sich im Gesicht gehabt hast, dann wäre es noch viel schlimmer gewesen. Ja. Und viel schlimmer. Um jetzt die Brücke zum Thema zu schlagen, ich habe halt den Vorteil Haare. Ich habe halt eine ganz gute Brustbehaarung, die zumindest auf der Brust einen Teil dieser Narben etwas abdeckt. Ja. So, auf den Schultern leider nicht, sodass das heutzutage natürlich nicht mehr ganz so katastrophal ist. Gab es denn irgendwann mal die Überlegung, dass du dir das vom Hautarzt vielleicht ein bisschen hättest wegmachen lassen? Ich habe schon mal in einer Klinik das versucht, so vor 10 Jahren ungefähr. Ja. Da bin ich an beiden Schultern an Narben operiert worden, mit dem Ergebnis, dass diese beiden Narben dann nur noch schlimmer geworden sind. Dann lässt man es lieber sein. Und dass da, wo die Fäden mal waren und gezogen wurden, noch neue Narben entstanden, und da hat man mir ganz mit den ganzen neuen Techniken, Laser und allem, das bringt bei mir alles nichts. Ich muss halt damit leben. Genau, so wie du es jetzt beschrieben hast, ist es ja auch noch relativ im guten Bereich mittlerweile, und du hast eine feste Partnerschaft und ordentlich Haare auf der Brust, dann ist das ja schon mal ganz gut. Wobei es immer noch nach wie vor ein Problem ist bei Gelegenheiten mit meinem Oberkörper, zumindest bei fremden Leuten, so Öffentlichkeit, ist es immer noch ein großes Problem. Ich danke. Für die Leute ist es sehr ungewöhnlich und die starren einfach da drauf. Ja. Ich danke für deinen Anruf, wünsche dir alles Liebe, alles Gute, Schimann. Ja, super. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Haut und Haare. Ich möchte gerne mit euch über die Haut sprechen, vielleicht über Hautkrankheiten, über Hautverbrennungen, Hauttransplantationen, vielleicht auch über die eine oder andere heftige Schönheitsoperation, wo ja die Haut gestrafft wird in den meisten Fällen. Und über Haare. Welche Probleme habt ihr mit Haaren? Wie sieht's mit der Intimfrisur oder Rasur aus? Steht ihr darauf oder findet ihr das nicht so doll und sagt, das ist eine blöde Modeerscheinung, dass sich alle Leute jetzt glatt rasieren? Wie findet ihr das? Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Haarfetischisten. Ich hatte ja schon einmal mal einen hier, an den denke ich gerne immer wieder zurück. Das war ein junger Mann, der arbeitete in einem Friseursalon. Und der sammelte immer wieder die Haare, die natürlich im Laufe des Tages sich da so ansammeln, und nahm die mit nach Hause. Und wenn er genügend Haare hatte, dann schüttete er diese Haare in eine Badewanne, füllte die Badewanne mit Wasser auf, setzte sich in diese Badewanne, und hatte dann Spaß mit sich selbst in dieser Badewanne. Das war ein Haarfetischist, würde ich mal so sagen. Also wenn jemand vielleicht in der Richtung auch gestrickt ist und etwas Ähnliches erzählen möchte, wir hören es immer wieder gerne hier. 0800 220 50 50. Weiter geht es mit Sarah. Sarah ist 23. Guten Morgen, Sarah. Hallo. Hallo, Sarah. Du hast auch zu unserem Thema Haut und Haare angerufen. Warum? Bei mir geht es um meine... Ich bin so nervös. Fang einfach mal an, dann wird sich das schon verlieren. Okay, bei mir geht's um meine Verbrennung. Verbrennungen? Mein Gesicht. Wie ist es zu den Verbrennungen gekommen? Das fing damals an, vor 3 Jahren. Ja. Mein Vater wollte mich verheiraten. Ja. Und also einen ganz engen Verwandten. Mhm. Und die kamen dann alle zu uns nach Hause. Mhm. Da sollte dann die Zeremonie stattfinden. Die kamen dann mit Geld und Gold und großes Essen. Mhm. Ja, die saßen dann alle da. Als der Priester dann sagte, ich soll eintreten. Der Priester? Ja, bei uns gibt es so einen Priester wie bei den Deutschen. Ich komme aus der Türkei. Und dann nennt man das Priester? Ja, ich weiß nicht, wie man das anders sagen soll. Priester auf Deutsch halt. Okay. Mhm. Und er sagte dann, ich soll eintreten, sollte halt vor der ganzen Familie schwören, dass ich ihn lieben werde und ob ich ihn liebe. Als er mich dann fragte, ob ich ihn liebe, habe ich gesagt, ich liebe ihn nicht. Dann sah ich schon den Blick von meinem Vater und bin rausgerannt. Du bist muslimischen Glaubens. Genau. Ja. Aber wie mutig, dass du das in der Situation gesagt hast. Ich konnte das doch nur sagen, weil der Priester da war. weil ich musste da so schwören vor den ganzen und ich konnte das nicht mehr. Hm. Dann bist du rausgerannt. Ja, bin ich rausgerannt. Haltest du, lass mich dich kurz unterbrechen, Sarah. Diesen jungen Mann, den du heiraten solltest, hattest du den vorher schon mal überhaupt gesehen? Das ist der Neffe von meinem Vater. Das heißt, gesehen hattest du den schon? Er ist wie ein Bruder. Ach, wie ein Bruder, aufgewachsen mit dir. Ja, der wohnt auch bei uns dort. Das ist der Neffe von meinem Vater halt. Wie alt ist der denn? Der ist 28. Ja, also den kanntest du gut schon? Sehr gut. Sehr gut. Hast du dich mit dem auch verstanden? Ja, aber brüderlich. Brüderlich, also freundschaftlich, so. Telefoniert gar nicht, nee. Mhm. Und wusstest du, dass diese Ehe so arrangiert werden sollte zwischen euch beiden? Mein Vater wollte immer, dass wir in der Familie bleiben, dass wir keine Fremden heiraten, dass wir... Also hast du das schon auf dich zukommen sehen? Nee, das nicht. Er sagte immer, wir sollen unserem Glauben nachgehen, das wäre eine Schande. Er wollte immer, dass wir in der Familie bleiben. Er sagte, wenn ihr Fremde heiratet, deren Eltern wir nicht kennen, euch wird es schlecht gehen. Okay, aber nochmal meine Frage. Dann wusstest du, dass du diesen... ich wusste halt nur... Wie lange vorher hast du es denn erfahren? Gar nicht. Mein Vater hat wohl telefoniert gehabt. Wie gar nicht? Du wusstest überhaupt nicht, wen du heiraten solltest? Nein. Ich wusste es nicht. Bis die alle kamen, wo ich sah, dass so viele Geschenke da lagen und der Priester da war, da wusste ich erst, was los war. So. Jetzt warst du völlig überrascht von der Sache und überrumpelt, sozusagen. Ja. Hast Nein gesagt und bist rausgerannt. Wie ging's weiter? Ich kam erst, hab die alle begrüßt, wie sich das gehört. Und als der Priester dann dachte, ich soll rein und mich dann gefragt hat, konnte ich nicht, fing an zu weinen und hab gesagt, nein, ich liebe diesen Mann nicht. Mhm. Dann sah ich schon den Blick von meinem Vater. Mhm. Und dann bist du rausgerannt. Dann bin ich rausgerannt, genau. So, und dann? Dann saßen die noch alle da. Nach fast einer Stunde waren die dann auch weg. Ja. Als sie dann weg waren, war ich unten in der Küche. Mein Vater nahm dann ganz heißes, kochendes Wasser und hat es mir übers Gesicht geschüttet. Richtig. Das kochende Wasser in dein Gesicht geschüttet? Wasser, ja. Das heißt, du warst schwer verletzt? Sehr schwer, an der rechten Wange. Das sieht man richtig bis zur Lippe. Bist du dann sofort in dein Krankenhaus gekommen? Nee, auch nicht. Dann hat er ein Messer genommen, auch noch auf der Herdplatte, und hat mir das auch im Gesicht und an meinen Arm. Das sieht man bis heute noch. Das Messer lag auf der Herdplatte? Nein, der hat das Messer genommen und hat es auf der Herdplatte. Er hat gesagt, ich werde dich so hässlich machen, dass dich nie wieder mehr ein Mann anschauen wird. Ich verstehe es mit der Herdplatte nicht. Hat er es dann auf die Herdplatte gelegt und heiß gemacht, oder wie? Er hat das Messer auf die Herdplatte gelegt und heiß gemacht. Ach so. Mir das dann ins Gesicht und am rechten Arm. Oh Gott. Und hat mit diesem heißen Messer dir in das Gesicht noch reingeschnitten? Ja, meine Mutter kam, nicht reingeschnitten, er hat es richtig reingedrückt. Reingedrückt, Das richtig gehört. Während dieses Vorgangs warst du alleine mit dem Vater oder war die Mutter dabei? Nee, meine kleine Schwester war auch da, meine Mutter war dabei. Und die Mutter ist nicht eingeschritten? Doch, aber mein Vater ist sehr gewalttätig gegenüber meiner Mutter auch. Wann bist du denn dann in ein Krankenhaus gekommen? Ich bin dann, nachdem er das gemacht hat, meine Mutter kam dazwischen und hat gesagt, lass sie, du bringst sie noch um. Ich bin dann einfach durch die Tür gerannt, rausgerannt. Nur mit Schlappen. Und bin direkt zu meiner Freundin. Die wohnt nicht weit weg. Sie hat mich dann zum Krankenhaus gefahren. Wie lange musstest du dann im Krankenhaus bleiben? Ich sollte da erstmal für 2 Tage über Nacht bleiben, dass sie sich das genau anschauen. Aber ich habe da so Angst gehabt, dass mein Vater mich sucht. Dann bin ich auf eigenen Wunsch rausgegangen. Und bist nicht wieder reingegangen? Nein. Bis heute nicht? Ich bin dann zum privaten Arzt gegangen, der hat das behandelt. Das sieht man aber bis heute noch. Das heißt, wie lange hast du dich mit diesen Wunden beschäftigt? Ich meine, das stelle ich mir ungeheuer schlimm, weil man kochendes Wasser ins Gesicht bekommt. Alleine das schon, geschweige denn mit dem Messer, was du gerade erzählt hast. Ja. Da musst du dich doch Wochen und Monate mit diesen Wunden rumgeschlagen haben. Ja. Hast du auch. Ja. Und wenn du dich jetzt beschreiben solltest, mir beschreiben solltest, wie siehst du im Gesicht aus im Moment? Das Ganze war vor 3 Jahren, sagen wir nochmal, ne? Ja. Hm. Wie sehe ich aus? Einfach hässlich jetzt. Also die Hälfte des Gesichtes ist vernarbt und etwas entstellt? Ja. Sind deine Augen denn unbeschädigt geblieben? Mein Auge hat es nicht so getroffen. Nicht so getroffen? Nee, nicht. Gott sei Dank. Mhm. Aber am Ohr, meine Lippen, ja, auch richtig. Also du schämst dich heute, wenn du auf die Straße gehst? Ja. Lebst du immer noch in dieser Familie? Nee, ich war dann erstmal für fast 3 Wochen bei der Freundin. Die hat mir dann geholfen. Mhm. Bin zum guten Freund. Mhm. Also mit dem ich jetzt auch zusammen bin. Wir kennen uns auch schon sehr lange. Hast du denn noch Kontakt zu deinem Vater? Nee, gar nicht mehr. Kontakt zur Mutter? Auch nicht mehr, nur zur Schwester. Also gar nicht mehr zu der Familie? Nee, nur zu meiner verheirateten Schwester. Welche Gefühle hast du deinem Vater gegenüber? Hassgefühle. Hassgefühle. Ich hatte ihn, ja. Ist es für dich nicht schlimm, dass du somit dann auch von deiner Mutter jetzt zwangsläufig getrennt bist? Doch, das ist es ja, Domian. Meiner Mutter geht's gesundheitlich auch nicht gut. Und wahrscheinlich wird die auch nicht viel besser von deinem Vater behandelt, wie er dich behandelt hat, oder? Nee. Hm. Du hast Angst um deine Mutter? Der hat das Sagen zu Hause und so muss es laufen, nicht anders. Meine Mutter, die Arme, was soll die machen? Ja, ja. Wie schlimm, was man dir angetan hat, Sarah. Wie schlimm, wie schlimm. Aber ich bin in all diesem Drama so beeindruckt von deinem Mut, dass du da Nein gesagt hast. Das hätte ja mancher Mädel nicht gemacht, weil du wusstest ja, dass das alles sehr ernst und sehr gewalttätig vielleicht auch abgeht, wenn man sich wehrt. Genau. Ich bin auch, glaube ich, einer der wenigen, die sich trauen anzurufen. Sowas machen bestimmt viele ausländische, türkische Frauen mit. Ich weiß, ich habe schon auch einige Sachen hier gehört. Dein jetziger Freund, ist das ein Deutscher oder auch ein türkischstämmiger junger Mann? Auch ein Türke. Und der steht aber zu dir? Der steht zu mir und der hat auch gesagt, mach eine Anzeige, aber das wollte ich auch nicht. Ich wollte das nicht so groß machen. Ich wollte einfach nur weg. Ich lebe jetzt mein Leben, bin ausgestoßen. Hast du nicht manchmal Angst vor Rache aus der Familie, dass du dich... Meine Schwester hat auch gesagt, nachdem ich weg war, halt, hatte ich noch Kontakt zu ihr. Die hat auch gesagt, wenn er dich sieht, also der wird dich auf jeden Fall umbringen. Wohnst du denn jetzt weiter weg von deinen Eltern? Sehr weit weg, ja. Sehr weit weg. Sag nichts weiter, damit man dich auf keinen Fall irgendwie zuordnen kann. Ja. Ein sehr schlimmes Erlebnis und sehr schlimme Zeiten liegen hinter dir. Ja. Aber gut finde ich schon mal, dass du jetzt einen Freund hast, der zu dir steht. Ja. Dass du da eine Geborgenheit gefunden hast. Einfach diese Dinge nicht mehr wie vorher. Meinst du denn, dass du nochmal vielleicht eine medizinische... Nee, das habe ich schon alles. Bitte? Medizinische Hilfe, das bringt alles nichts mehr. Ich das würde... Das ist das Schlimmste, Domian. Es gibt ersten, zweiten und dritten. Ja. Und beim zweiten ist auch schon sehr schlimm. Und das war dritten Grad ist bei dir? Ja. Ob du dich da auskennst. Und dritten Grad ist schon sehr heftig. Weißt du, somit ist die Haut sehr schwer verletzt worden, dein Gesicht sehr schwer verletzt worden, aber genauso schwer verletzt worden ist deine Seele bei der ganzen Sache. Genau. Das ist es. Du hast danach nie mal irgendwo Hilfe in Anspruch genommen? Doch, Therapeuten, da habe ich schon Therapie und Psychologen, da gehe ich auch noch bis heute hin. Hilft dir das ein bisschen weiter? Ein bisschen, ja. Ja. Ich war auch bei mehreren, haben mir Vorschläge gegeben, aber ich wollte lieber nur mit meiner Psychologin reden. Weißt du, dass du eine sehr tapfere junge Frau bist, finde ich. Eine sehr tapfere junge Frau. Und ich finde auch sehr mutig, dass du hier angerufen hast. Und ich glaube, dass du vielleicht jetzt auch gesprochen hast zu vielen anderen betroffenen Mädels. Und so, du, ja, ich weiß einfach nicht. Ich möchte meine Mutter noch einmal sehen. Mhm. Was kann man da machen? Ich weiß nicht. Ich weiß, dass sie jeden Tag weint und betet, dass sie mich sieht. Mhm. Und ich weiß nicht, was habe ich nur falsch gemacht? Ich bin meinem Glauben nachgegangen. Ich glaube, dass du überhaupt gar nichts falsch gemacht hast. Dass du bist verkettet. Ich stelle jeden Tag die Frage, ob das so schlimm ist, ob ich einen Fehler gemacht habe. Ich glaube nicht, dass du einen Fehler gemacht hast. Ich glaube, dass du deinem Herzen nachgegangen bist und du bist nach. Ich gehe mal davon aus, dass du nach wie vor eine gläubige junge Frau bist. Ja. Und du bist deinem Herzen gefolgt und das finde ich sehr richtig und sehr wichtig. Sehr traurig finde ich das auch mit deiner Mutter. Mhm. Lass uns doch mal überlegen, dafür, das würde den Zeitrahmen jetzt hier in der Sendung sprengen. Ich möchte mal, dass wir im Hintergrund überlegen, ob wir vielleicht gemeinsam eine Idee entwickeln können, wie du irgendwie in Kontakt kommen könntest zu deiner Mama. Mhm. Ja? Ja. Da würde ich dich bitten, Sarah aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir von ganzem Herzen. Danke, Domian. Schön, dass du angerufen hast. Danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 unsere Telefonnummer und unser Thema heute heißt Haut und Haare und wer sich gerne dazu äußern möchte und sich mit mir darüber unterhalten möchte, über ernste Aspekte, so wie wir es gerade gehört haben oder vielleicht auch über nicht so ernste oder vielleicht auch erotische Aspekte, der oder die möge das gerne tun, 0800 220 50 50 Angela, 50 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ich grüße dich. Du bist aber nicht unsere Bundeskanzlerin. Nein. Nein. Das wäre natürlich sehr spektakulär gewesen. Nein. Angela. Aber ich glaube nicht, dass die bei euch anrufen würde. Ich glaube es auch nicht, aber man weiß ja nie. Ja. Angela, schön, dass du da bist. Zum Thema Haut und Haare. Ja, bei mir geht es um Haare. Ja. Ich bin letztes Jahr an Brustkrebs erkrankt und habe eine Chemotherapie gemacht. Und jeder weiß ja und rechnet damit, dass einem die Haare ausfallen, obwohl man immer sagt, bei 2% fallen sie nicht aus und bis zum letzten Tag hofft man dann, dass man zu diesen 2% gehört. Mhm. Wie war es bei dir? Ja, ich habe das erst ganz gelassen gesehen, aber ich bin dann am Tag vor meinem Geburtstag zu meiner Familie gefahren, wir wollten feiern und dann habe ich mir irgendwie in die Haare gegriffen und habe so gemerkt, dass die ersten Büschel rauskamen. Hab dann sofort meine Sachen gepackt, weil ich nur noch geheult habe und fertig war und bin nach Hause gefahren. Mhm. Und ich hatte mir vorher schon eine Perücke anpassen lassen und hatte mir eigentlich vorgenommen, mir die Haare selber abzurasieren. Das habe ich aber nicht geschafft, ja. Na, weil ich das einfach nicht konnte und bin dann am nächsten Tag zum Friseur gegangen und habe mir dann da den Kopf rasieren lassen. Was war das für ein Gefühl, den Kopf rasieren zu lassen, plötzlich mit Glatze da zu sitzen? Das war schlimm. Also das war ganz, ganz schlimm für mich. Verdeutlicht das einem dann nochmal die schwere Erkrankung, die man hat? Ja, also ich arbeite selbst im Krankenhaus und habe auch vorher einen Job gehabt, wo ich viel mit Krebs oder nur mit Krebspatienten zu tun hatte. Aber was das selber heißt für einen selber, das merkt man erst, wenn das soweit ist. Mhm. Das war im vorigen Jahr? Ja. Wie sieht es heute aus? Ja, ich habe jetzt wieder Haare und ich hatte vorher ganz dünne, gerade, lange, kurze Haare und jetzt habe ich ganz kräftige Locken und bin auch sehr glücklich damit. Und was ich mal so sagen wollte, ich habe auch gehört, dass es viele Frauen gibt, die eine Chemotherapie ablehnen, weil sie Angst haben, ihre Haare zu verlieren. Mhm. Und ich finde das einfach wichtig, mal zu sagen, das ist es nicht wert. Das glaube ich auch, weil es ja um die Gesundheit geht und ums Leben geht. Ja, und ich habe auch viel Akzeptanz erfahren. Ich bin auch viel ohne Perücke rumgelaufen, weil ich das nicht mochte. Und wie lange hattest du wie lange dauerte die haarlose Zeit? Also so 7 bis 8 Monate. 7 bis 8 Monate. Ja. Mhm. Ja. Gab es denn auch mal eine für dich unangenehme Reaktion von Leuten? Nee, gar nicht. Also alle meine Freunde haben gesagt, es sieht toll aus ohne Haare. Und ich habe dann irgendwann auch mal ein Foto gekriegt von meinem Schwager und fand das auch selbst gar nicht so schlimm. Weißt du, ich fände das aber auch wirklich unsagbar dämlich, wenn irgendein Mensch auch nur ansatzweise da negativ drauf reagieren würde. Weil jeder weiß, was für eine ernste Erkrankung dahinter steckt und jeden kann es treffen. Ja, ja, nee, da habe ich sehr viel Akzeptanz erfahren. Und als sie erstmal ab waren, war es auch okay. Aber in dem Moment, wo man dann wirklich feststellt, jetzt müssen sie abrasiert werden, weil ich wollte auch nicht warten, bis alle nach und nach ausfallen. Mhm. Das ist schon ein Schock. Mhm. Wachsen die dann so erst ganz vorsichtig nach oder geht es dann irgendwann doch Schlag auf Schlag? Das ist ganz unterschiedlich. Ich hatte das Glück, dass sie bei mir ganz gleichmäßig nachgewachsen sind und ich war dann in der Reha und bin dann auch da sofort ohne Perücke rumgelaufen, weil ja viele krebskranke Frauen sind. Manchmal müssen die Frauen sie noch 2-3 Mal abrasieren, wenn sie ungleichmäßig wachsen, aber ich hatte das Glück, dass das bei mir ganz gut ging. Und jetzt ist, wenn ich dich auch jetzt sehen würde, volles Haar und so, als wäre nie etwas gewesen. Ja. Meine Kollegin, also ich habe jetzt wieder angefangen zu arbeiten, die haben alle gesagt, oh, hast du dir eine Dauerwelle machen lassen? Wie geht es dir denn gesundheitlich? Jetzt geht es mir wieder gut. Also ich habe ja, wie gesagt, auch vorher viel mit Chemotherapiepatienten gearbeitet. Was das wirklich heißt, kann man sich erst vorstellen, wenn man das selber durchgemacht hat. Ne? Du warst an Brustkrebs erkrankt. Bist dann operiert worden auch? Ja, ich bin 3-mal operiert worden, weil ich mir auch dann zum Schluss noch diesen resistenten Krankenhauskeim eingefangen hatte. Ach du. Ja, und die Brust ist amputiert. Wie kommst du damit zurecht, dass also eine Brust ist amputiert? Ja, ich habe vorher gedacht, so wie das viele sagen, lieber ab und sicher, aber es ist für mich, jetzt geht es mittlerweile, aber es war für mich ein Riesenproblem. Es ist einfach was im Ungleichgewicht. Und das hat nichts damit zu tun, ob was jemand anders darüber denkt, sondern einfach für mein dich. Eigenes Körpergefühl. Gibt es Überlegungen, dass du die, man kann ja die Brust wieder aufbauen lassen? Ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert und auch teuer, aber man kann das ja machen lassen. Ja, man muss das nicht selbst bezahlen, ne? Das bezahlt die Krankenkasse. Ach, das zahlt die Krankenkasse, ah ja. Ja, aber es ist ein Rieseneingriff. Und wieder eine Operation, wieder Risiken, Keime, was man alles sich holen kann. Ja, mein Ziel ist es eigentlich für mich, damit klarzukommen, aber ob ich das auf Dauer schaffe, das weiß ich noch nicht. Bist du in einer Beziehung oder bist du verheiratet? Nee, ich bin, als ich erkrankt bin, Single gewesen. Ich habe dann nach der Chemotherapie jemanden kennengelernt, der auch damit kein Problem hatte. Aber die Beziehung ist dann aus anderen Gründen auseinandergegangen. Aber ich würde den Brustaufbau, auch wenn, dann nur für mich machen lassen. Ja. Das ist eine wichtige Aussage, ne? Dass du das nicht dafür tust, wenn du irgendwann wieder mal einen Partner kennenlernen solltest, dass du... Obwohl, wenn das jetzt so wäre, wärst du da gebremst und gehemmt, wenn es dann zu einem intimeren Kontakt käme? Also ich gehe mal davon aus, dass ich mich wahrscheinlich auch nur in Männer verlieben würde, die damit, wo ich erwarten würde, dass sie damit umgehen können. Ich habe mal von einer Frau gehört, die ist auch 10 Jahre ohne Brust dann rumgelaufen, hatte dann einen Partner, der nach einer Zeit gesagt hat, ich liebe dich über alles, aber ich komme damit nicht klar, und die hat sich dann aufbauen lassen. Das finde ich auch okay. Aber ich würde es niemals für jemand anderen machen. Aber das ist noch keine Entscheidung für dich und du wartest erstmal damit noch. Ja, ich habe jetzt gerade erst wieder angefangen zu arbeiten und ich hatte jetzt noch eine Schulteroperation und ich habe jetzt erstmal genug von Krankenhäusern. Was machst du eigentlich im Krankenhaus? Du hast gesagt, du arbeitest mit Krebspatienten? Ja, ich bin Röntgenassistentin. Ach so. Ich habe in der Klinik aber erst gearbeitet, wo nur Krebspatienten lagen und da hatte man auch einen engeren Kontakt und jetzt arbeite ich in einer größeren Klinik, aber wenn halt jetzt Frauen kommen mit der Fragestellung Brustkrebs, Verdacht auf Metastasen, ist das natürlich für mich schon ein komisches Gefühl. Allerdings kannst du natürlich auch sehr, sehr glaubhaft dann dich mit den Frauen auch unterhalten, als selbst betroffene Person und Patientin. Ja, ich hatte jetzt auch letzte Tage gerade eine Patientin, die hatte auch eine Brustamputation und da hat man natürlich ein ganz anderes Verständnis. Wie ist das, neben Frauen oder jetzt in deinem Fall, hast du danach auch irgendwie ein, ich weiß nicht, ob es da so Angebote gibt, ein psychologisches Betreuungsprogramm in Anspruch genommen, um auch damit klarzukommen, oder hast du das für dich alleine geregelt? Nee, ich habe auch früher schon mit Depressionen zu tun gehabt und das ist während der Chemotherapie sehr schlimm geworden. Ich war dann in der Reha, da gab es leider gar kein psychologisches, also es gab ein psychologisches Angebot, das war völlig unzureichend und ich bin jetzt in der Therapie. Ach so. Aber da steht jetzt nicht das Thema Brust im Moment an erster Stelle, aber ich habe da jemanden, ja. Also ich habe das jetzt mal so als Plädoyer von dir auch verstanden, dass du sagst, wenn es denn nur wirklich medizinisch notwendig ist, sollte man um Gottes Willen auf jeden Fall das dann auch machen und auch dann auf die Haare verzichten. Ja, und die Akzeptanz ist halt rundherum viel größer, als viele Frauen erwarten und die Haare kommen wieder. Das war für mich, in dem Moment, als sie ausfielen, war es sehr schlimm, aber im Grunde war das für mich das geringste Problem an der ganzen Geschichte. Ja. Dann danke ich dir sehr für deinen Anruf, Angela, und wünsche dir natürlich von Herzen alles Gute und gute Besserung weiterhin, dass du gesund bleibst und dass alles sich wieder zum Guten wirklich hin entwickelt. Ja, ich bin froh, dass ich mal durchgekommen bin und du hast mir so manche Nacht gerettet, in der ich schlaflos war und dann immer deine Sendung geguckt habe. Das freut mich. Ja. Das freut mich. Liebe Angela, alles Gute. Ja, für dich auch, Domian. Danke sehr, auf Wiederhören. Gut, tschüss. Tschüss. Und schon geht es weiter mit Marlon, 30 Jahre alt. Marlon, 30 Jahre, ist weg. Dann kommt die Christine, 53. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Christine. Ja, ich habe ein Problem mit meinen Haaren. Mhm. Erzähl mal. Beziehungsweise meinen Wimpern. Mit den Wimpern? Ja, mir sind die Wimpern ausgefallen. Einfach so? Nicht alle. Aber zum großen Teil. Nee, nicht einfach so, sondern wie jetzt so langsam rauskommt, das ist ein familiärer Ausfall. Mhm. Ich weiß, dass meine Mutter, meine Großmutter schon immer sehr dünne Haare hatte, je älter die geworden sind. Mhm. Und von den Wimpern weiß ich allerdings nichts. Also das ist bei mir, scheint bei mir wohl einzigartig zu sein in der Familie. Wie sieht's denn mit den Kopfhaaren aus? Ja, eben die auch, ja. Nicht ach, die alle, auch? Um Gottes Willen, aber sie sind schon im Zuge dieser Wechseljahresgeschichte ausgefallen, ja. Bist du jetzt komplett ohne Wimpern? Nicht komplett, aber sie sind ganz, ganz, ganz fein und zart. Ja. Und da ist nicht mehr viel, nee. Das ist das, ist, muss ich mal ganz, ganz keck fragen, ist das schlimm, wenn die weg sind? Ja, also insofern schlimm, weil es gibt um das Auge herum Drüsenkanälchen. Mhm. Das sind maibohmsche Drüsen. Mhm. Aber du kennst dich aus, ich mag schon. Ja, mittlerweile schon, ja. Weil, also mit den Wimpern Ausfall, das war schon schlimm. Also es ist nicht schön. Also optisch einigermaßen eitel ist, ja. Dann ist es nicht wirklich witzig. Ja. Aber okay, das da findet man sich mit ab. Aber es war dann schon schlimm, als ich im Sommer plötzlich Entzündungen bekam, wo ich erst dachte, das sind Gerstenkörner. Mhm. Sind es aber nicht, es sind Hagelkörner. Hagelkörner? Hagelkörner, die, das sind, ja, das sind Sachen, die verkapseln sich. Das sieht erstmal aus wie ein Gerstenkorn, ist es aber nicht. Und das hat mit den fehlenden Wimpern zu tun? Ja, weil diese kleinen Drüsenkanälchen dann freiliegen. Ach so. Die Wimpern sind unser Schutz fürs Auge. Die schützen uns. Ja, die haben natürlich eine Funktion. Die sind ja nicht Funktion. Nur zum schönen Aussehen. Ja, es wird einem dann erst wirklich klar, dass das eine Funktion ist und nicht nur schön. Aber was kann man da machen? Du kannst ja nicht ständig diese. Ja, kann man da nicht vom. Kann man die nicht verschweißen irgendwie? Diese, Nein. Um das einzelne Auge herum gibt es 50 von diesen kleinen Kanälchen. Das heißt, du musst immer auf der Hut sein, dass sich das nicht entzündet. Dass das nicht passiert, ja, aber man kann das nicht verhindern. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mich nicht schminke, dann passiert das nicht. Es passierte trotzdem, also auch feinste Staubpartikel, dann kann es auch passieren. Mir ist heute gerade eins entfernt worden. Ach, das muss dann vom Augenarzt gemacht werden? Ja, es ist ein kleiner operativer Eingriff, ist aber nicht so schlimm, also das kann man durchaus aushalten. Wie lange fehlen dir die Wimpern jetzt schon? Es hat angefangen vor 3-4 Jahren. Mhm. Und so. Wie oft warst du dann schon, hattest du diese Hagelkörner, wie du sagst, an den Augen? Das jetzt war das zweite. Das reicht mir eigentlich. Also es ist wenn die sich entzünden, tut es erstmal sehr weh. Mhm. Dann lässt dieser Schmerz nach und dann sieht man, dass es verkapselt ist. Jetzt im Unterlid war es verkapselt und leicht nekrotisch. Es musste also dringend entfernt werden. Das im oberen Lid. Da überlegt man, ob man es macht, weil es dann, wenn es sich so arg verkapselt hat, nur noch eine Schönheitsoperation, die man selber bezahlen muss. Ach so. Halt die Krankenkasse. Es gibt keine Hoffnung mehr, dass die nachwachsen nochmal, die Wimpern? Ja, dann müsste ich Hormone, ich denke, wenn ich Hormone nehmen würde, das möchte ich aber nicht, weil ich habe ja gerade der Dame vorher zugehört, die an Brustkrebs erkrankt ist. Das ist eines der Kriterien, warum ich keine Hormone nehmen will. Weil du Angst hast, dass das Risiko größer ist. Zwei meiner Freundinnen sind an Brustkrebs erkrankt, nachdem sie das gemacht haben. Das war für mich. Das heißt, du hast für dich jetzt entschieden, dich damit abzufinden? Richtig. Mhm. Auch mit dem dünnen Kopfhaar? Ja. Mhm. So rein kosmetisch, klebst du dir da manchmal Wimpern an? Nein. Nee. Nein, ich lasse das so und dann eben nicht schminken auch. Also Ich stelle mir die ganze Zeit, ich versuche mir vorzustellen, wie das aussieht, wenn jemand keine Wimpern hat. Fällt einem das sofort auf, wenn ich dir jetzt so in die Augen gucken würde, würde ich das, wenn du es mir jetzt nicht gesagt hättest, würde ich sofort sehen? Ja, vielleicht wer genau hinguckt schon, ja, möglich schon. Also wirst es sind noch vereinzelte da, aber es fällt immer wieder aus. Mhm. Dann habe ich da auch, also diese zarten Teilchen, die da sind dann Lücken dazwischen. Mhm. Ja. So. Mhm. Genetisch bedingt. Bei dir wahrscheinlich, also ne? Also sicherlich genetisch bedingt, ja, weil ich mich erinnern kann, dass meine Großmutter sehr dünnes, feines Haar hatte als ältere Dame und meine Mutter auch später und ja. Halt schon so. Dann bleibt mir zu wünschen, dass da hoffentlich überhaupt keine mehr oder nur äußerst selten diese Entzündungen entstehen. Ja, ich wollte es nur mal so, vielleicht gibt es noch jemanden, der das auch hat, kann ja sein. Ja. Und vielleicht einen Tipp hat oder so, ja, könntet ihr euch austauschen. Also meldet uns gerne und wir stellen den Kontakt her. Das machen wir natürlich immer sehr gerne. Vielen Dank, Christine, für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Gut, mach weiter so. Dankeschön. Auf Wiederhören. So, neuer Versuch mit Herr Marlon von gerade. Hallo Marlon. Hallo Domian. So, endlich bist du. Bin ich durch. Ja, gerade warst du plötzlich weg. Marlon. Richtig. 30. Genau. Erstmal möchte ich danken deinem Team, dass sie mich nochmal angerufen haben oder zurückgerufen haben, dass ich nochmal durchgekommen bin, weil es war kurze Unterbrechung gewesen. Ja, machen wir doch gerne. Ja, vielen Dank erstmal. Also es geht darum, ich habe eine furchtbare Rückenbehaarung. Ich muss da kurz dazu erläutern. Eine furchtbare Rückenbehaarung. Also, da habe ich sofort das Bild. Du siehst von hinten aus wirklich wie ein Bär. Bär oder ein Affe oder so. Richtig. Ist das so? Also es war so, bis zum 18. Lebensjahr, ja. Habe ich eine super Figur gehabt. Mhm. Keine Rückenbehaarung. Vorne, was die Frauen sich wünschen. Nicht so viel, nicht so wenig. Ja. Also vorne normale Behaarung. Bis zum 18. Lebensjahr. Bis zum 18. Lebensjahr. Ja. Und dann kam das perfide ganz richtig dolle. Richtig extrem. Vorne und hinten extrem. Also es war manchmal so gewesen, ich habe dufte Kumpels, muss ich dazu sagen, aber trotzdem kam immer dieser Spruch, wenn man öfters mal verreist ist, Schwimmbad war ich selten. Ja. Weil zum 18. Lebensjahr hat man Schwimmbad gewesen, okay, und da war das normal, aber danach ist man in Urlaub zusammengefahren, ja, wie das immer so ist. Und dann kam der Spruch, Mann, was ist los? War dein Vater ein Affe gewesen oder zieh mal deinen zweiten Pullover aus? Hat mir nicht so, also es hat mich schon wehgetan, ich hab's mir natürlich nicht anmerken lassen. Ist ja noch weniger lustig, ne, der Spruch. Ja, ist richtig, aber ich hab's immer noch locker gesehen, weil ich bin so ein ganz lockerer Mensch, aber wenn man das von mehreren Leuten hört, besonders es war bei Frauen, ich kam sehr gut an bei Mädels, also ich bin nicht der 100%ige Typ gewesen, aber ich hab schon eine gute Chance bei Mädels gehabt. Also, aber nach dem 18. Lebensjahr fing das so richtig volle Kanne an. Dann funkt das richtig. Das heißt, ich stelle mir das vor, der ganze Rücken ist komplett behaart, voll behaart. Der Po auch, die Pobacken. Auch. Sehr dolle. Die Beine, muss ich sagen, sind... Lass mich fragen, zum Rücken. Ist der Rücken so behaart, wie der Kopf behaart ist, dass man kaum Haut sieht? Ja, richtig. So, also einen richtigen Pelz hast du auf dem Rücken. Einen richtigen Pelz habe ich schon, richtig, genau. So. Also die Beine sind normal. Ach, die Beine, aber ein bisschen behaart auch. Genau, also wie normaler Mann. Man hat okay, behaart. So, jetzt drehen wir dich rum. Wie ist die Brust und der Bauch? Also die Brust ist auch dolle behaart, aber der Rücken ist extrem behaart. Extrem also behaart. Also man sieht, wenn ich jetzt übertreibe, aber man sieht kaum noch Fleisch oder Was ist mit dem Bauch? Auch sehr extrem. Auch extrem. Sehr extrem. Und ich habe früher Produkte probiert, alles. Haarwuchsmittel und dies und das. Ja. Es ist ja so, man reißt ja die Wurzel raus. Die Wurzel wird ja schwächer, wie man immer sagt. Ja. Aber es ist immer wieder gekommen. Lass mich mal den bisschen befragen, damit ich mir dich wirklich ganz vorstellen kann. Schambereich wahrscheinlich auch volle Kanne behaart? Schambereich, muss ich sagen, ist normal. Ach, das ist normal wieder. Ungewöhnlich, ne? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre in einem Zug so durchgewachsen. Nein. Arme, wie sehen die Arme aus? Die Arme auch normal. Auch normal. Und im Gesicht normaler Bartwuchs? Auch normal. Also nur auch im Prinzip der Rumpf, kann man sagen. Der Rumpf bis zum Bauchnabel ungefähr. Korrekt, richtig, genau. So, genau. Was hast du in all diesen Jahren, du hast gerade schon Andeutungen gemacht? Ich habe, was man in der Werbung sieht, was die Frauen nehmen, so ein Haarwachsmittel. Ja. Mit so ein, wie sagt man dazu, so ein Gel, was man raufschmiert und mit Klebeband absieht. Furchtbar. Dann habe ich die Haarentfernungsmittel probiert auch. Und jetzt, was ich zum Neuesten habe, die Firma will ich jetzt oder kann ich nicht sagen, aus dem Katalog ist es, wo man was, so ein Haarmittel oder ein Haarentfernungssachen kriegt. Das ist, wie soll ich das sagen, so eine Lasertherapie. Ach so. Man bezahlt bei diesen Leuten, wenn man das direkt macht, hat man eine Menge Geld. Aber dieses Produkt kostet allein nur 500 Euro. Was heißt das und Produkt? Das soll fast, wie bitte? Was heißt das Produkt? Das wird gelasert. Das Produkt, wo ist das Produkt da? Das Produkt ist das ist auch eine Laserentfernung, die man selbst anwenden kann. Ach so. Es gibt Zweierprodukte. So. Es gibt ein Produkt, die habe ich vor einem Jahr, wo man pro Zentimeter auf den Körper entfernen kann. Ja. Und jetzt ist ein neues Produkt rausgekommen, da kann man bis zu 20 Haare entfernen, also bis zu 2 oder 4 Zentimeter. Und das kann man selbst machen? Das kann man selbst machen. Das heißt, man drückt diesen Laserstrahl auf den Körper rauf, drückt auf den Knopf, wartet 3 Sekunden, dann gibt es einen Piepton und dann zack, sind die Haare sozusagen, also nicht die... aber es gibt einen Piepton und das soll man 5-mal machen und die Haarewurzel wird da... Becher und soll dadurch ausfallen. Verstehe. Innerhalb von 6 bis 8 Wochen. Das wie teuer ist das Ding? Dieser ist 500-600 Euro. 5, wie du gerade gesagt hast. Aber also, du kannst... Ich unterbreche. 4 Billiard, als wenn ich das in der Therapie mache, wo eine Therapie mindestens alleine schon so 100 Euro kostet und man braucht von diesen je nach der Haarwurzstärke mindestens 8 bis 9 oder so. Wer macht das denn dann? Du kannst das ja dir nicht selbst auf dem Rücken anwenden. Hallo? Diese Leitung ist irgendwie schon wieder kaputt. Ja, jetzt bist du hier. Marlon, du musst irgendwie nah ans Fenster gehen oder so. Wir haben ständig Ausfälle. Bin ich, Entschuldigung. Meine letzte Frage war gewesen, wer macht das bei dir auf dem Rücken? Du kannst es ja selbst nicht anwenden. Nee, hab ich gehört. Hörst du mich jetzt super? Jetzt höre ich dich gut, ja. Super. Also, ich habe einen Kumpel, den ich seit 14 Jahren kenne. Ja? Den möchte ich damit grüßen, ist der Wille. Hallo Wille. So. Und der macht das bei mir. Ah ja. Und das ist ein super Typ, weil ich traue mich nicht mal mit den Eltern dazu sagen, weil mir so unangenehm ist und dieser Kumpel macht das. Hast du denn eine Frau oder eine Freundin? Nein. Ja. Also, ich muss dazu sagen, ich habe seit 12 Jahren keine Beziehung mehr. Deshalb? Deswegen auch, genau, richtig. Weil du dich schämst. So 90% deswegen. Weil du dich schämst. Weil ich nicht schäme, es ist so, wir wollen sexuellen Kontakt und spätestens, wenn sie meinen Rücken führt, wo sie sehr behaart ist, dann ist Schluss mit Feierabend, Sex. Ja. Mhm. Also bist du da schon gehemmt, dich dann auf eine Frau einzulassen, weil du dir einfach diesen Misserfolg dann auch nicht einholen willst. Ja. Richtig. Verstehe. Also ich muss sagen, ich habe früher super Kontakt gehabt mit Mädels und sah auch super aus und habe auch die Mädels nicht ausgenutzt, was ja auch in vielen Sachen auch wieder ist. Also immer im Positiven, aber seitdem nicht gewesen ist, null. Nur noch jetzt, null. Jetzt behandelt dein Freund deinen Rücken. Wie viel Quadratzentimeter oder so hat er denn schon geschafft? Naja, also wenn es danach geht, sind es vielleicht höchstens, 10, 12 höchstens. Also eine kleine Fläche. Ist noch nicht so viel. Ist das denn dann? Ich habe die Rede erst seit jetzt ungefähr 2 Monaten. Ach so. Und wir haben immer wieder probiert. Und man muss ja diese Flächen, muss man ungefähr 3 bis 4 Mal, je nach der Haarwurzelstärke, immer wieder behandeln. Dann dauert es ja ewig. So sieht's aus. Ich traue mich nicht mal zu einer Frau hinzugehen, die diese Therapie ja von sich aus macht, wo die Leute eigentlich gewöhnt sind, ja. Alleine, das ist mir schon peinlich. Alleine, das ist mir schon so ekelhaft. Ehrlich, das ist ja peinlich. Wobei, die kennt das ja, ist ja deren Job. Richtig, ja. Aber trotzdem schämst du dich. Ja, wenn ich sehe, meistens ist es ja so, man geht hin und das ist eine wunderschöne Frau vielleicht, wo ich weiß, vor 10 Jahren hatte ich vielleicht eine Chance bei so einer Frau, hätte ich vielleicht. Dann ziehe ich mich aus und dann, die Frauen ist ja, okay, sagen so, ist Normalität, aber denkt die Frau ganz anders. Okay, dann ist das ja eine gute Lösung. Dann ist das eine gute Lösung mit deinem Freund, dass dein Freund das macht. Frage. Ja. Wenn er das jetzt so peu à peu macht, sind diese Haarwurzeln dann wirklich endgültig tot oder wächst das dann doch irgendwann wieder nach? Sie waren immer dünner. Also ich habe wirklich gemerkt, muss ich wirklich sagen, das Gerät ist kein Kikifax. Ich bin ja immer so ein vorsichtiger Mensch, aber die Haare werden immer dünner, merke ich. Das heißt, die feinen Haare fallen immer mehr aus. Also dieses Gerät hilft schon. Das heißt, du hast Hoffnung, dass das dann irgendwann Richtig. Vielleicht bei, hast ich du mal mit einem Arzt darüber gesprochen, warum das so ist bei dir? Nicht mal das. Ich gehe nicht mal zum Arzt, weil dieser Arzt vielleicht sagen kann, ich stelle eben die Schwester sowieso vor, auf jemand kommt da so ein hübsches Ding drin. Ach, Marlon. Ich weiß, es ist affig, ja. Aber das ist albern. Das ist nicht albern. Ist mir peinlich. Es ist mir mehr als peinlich. Ich weiß, es ist affig. Du hast noch ich nie weiß, mit, ja, halt, hör mal, du hast noch nie über diese Sachen mit einem Hautarzt gesprochen. Richtig, so sieht's aus. Richtig. Ja, das ist aber ein Ding. Ehrlich. Das ist ja nicht richtig, das ist nicht richtig. Mir als peinlich. Guck mal, Entschuldigung, weg unterbreche, aber nicht mal mit meinen Eltern. Den werde ich doch erst recht nicht mit einem Arzt sprechen. Doch, natürlich, das ist der Job des Arztes, sich mit so etwas zu beschäftigen. Das und wenn, ist recht. Pass mal auf, und wenn es dir peinlich ist, dass da irgendein Mädel zukommt, dann kannst du dem Arzt sagen, passen Sie mal auf, ich möchte, dass wir beide unter uns bleiben und gucken Sie sich das mal an. Das fände ich aber schon auf jeden Fall angesagt, dass du mit einem Arzt... Ja, recht. Ich höre aus deiner Stimme, dass du aus der Nähe von Berlin kommst. Richtig, ich bin Berliner, Ecke, genau. So, in Berlin gibt es ja nun hervorragende Kliniken und auch hervorragende Hautspezialisten. Du, ich bin auch ein ganz lockerer Typ, davon abgesehen. Natürlich, ich höre das ja. Ich höre das ja. Aber da schämt der Bursche sich zum Arzt zu gehen, das ist ja ein Ding. Mann. Es ist mir einfach unangenehm, alleine schon, wenn eine hübsche Frau kommt und sieht, weil ich ganz nur weiß, diese Frau sieht wunderschön, aber sie legt sich vor meinen Rücken. Und das ist mir peinlich, alleine schon erledigt. Du bist doch eine richtige Berliner Schnauze. Ja. So, und dann hat man da auch ein bisschen Traute und sagt, Mensch, komm, das ist ein Arzt, der... Naja, okay. Aber wenn du jetzt erstmal einen Weg gefunden hast, dann mit diesem Gerät, hoffentlich wird da auch kein Schaden irgendwie angerichtet bei der Haut. Deswegen wäre mir ganz wohl, wenn du doch nochmal zum Hautarzt gehen würdest und sagst dem ganz einfach, bitte keine Damen dabei. Das ist schon wieder korrekt. Aber ich muss ja sagen, ich habe ja auch die Beschreibung durchgelesen. Gut, von der Beschreibung kann man heutzutage ja nicht mehr. Nee, da kannst du nichts drauf geben. Richtig. Da kannst du drauf geben. Genau, also, wie auch immer. Ich habe mich gefreut, dich kennengelernt zu haben, Marlon. Super, Domian. Ich hoffe, dass du schaffst, dass du da gut durchkommst. Vielen Dank. Dass du irgendwann relativ haarfrei bist. Auf jeden Fall. Ich danke deinem Team und dir. Mach deine Sendung, die super dufte, geil, wenn ich das sagen darf. Dankeschön. Und haarfrei. Grüße, und mach weiter, Domian. Grüße nach Berlin. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Da schämt der Bursche sich, zum Arzt zu gehen. Das ist ja unglaublich. Cindy ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen. Cindy, auch zum Thema Haut und Haare. Ja. Und was ist es? Bei mir geht es darum, ich habe eine Infektionskrankheit, also eine bakterielle Krankheit. Worunkel und Karbunkel nennt sich das. Wie heißt das? Worunkel. Worunkel, ja. Ja, und die kriege ich halt unter der Achsel hin. Ja. Im Brustbereich, ab und zu auch im Schambereich. Wie sehen die aus und wie groß werden die? Oh Gott, den größten, den ich hatte, der war etwas größer als eine Pflaume. Der musste auch wegoperiert werden. Und so dick auch wie eine Pflaume? Ja, und schmerzhaft. Mm. Ich konnte nicht schlafen. Wie sehen die aus? Knubbelig, hubbelig, eitrig? Groß, rund, kommen raus aus dem Körper. Mhm. Also sind bei mir rausgekommen und entzündet halt. Und ist da Eiter drin? Ja. Ist das Volleiter? Volleiter. Da musste halt der ganze Haut weggeschnitten werden. Das war total offen, wie eine große Fleischwunde. Musste von innen nach außen zuwachsen. Mm, sehr schmerzhaft. Sehr, sehr schmerzhaft, ja. Und jetzt am Donnerstag steht wieder eine Operation an. Wo hast du jetzt einen? Auf der rechten Seite, unter der Achsel. Unter der Achsel. Also unter der Achsel und Schambereich, sagst du? Ja, im Schambereich. Ich bin seit 6 Jahren in einer Beziehung. Aber es ist halt auch so, dass es halt ziemlich, wie soll man sagen, dass ich halt nicht so Sex machen kann, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, klar. Weil es halt sehr schmerzhaft auch ist. Aber da würde ich mich niemals operieren lassen. Da würde ich lieber die Schmerzen bei mich ergehen lassen. Also, du hast also permanent auch Furunkel um und an den Geschlechtszeilen? Ja, natürlich. Aber Gott sei Dank sind es am Geschlechtsteil noch nie so groß geworden, dass ich sagen muss... Und immer wenn man da anfasst, berührt, tut es weh? Natürlich, das ist richtig schmerzhaft. Dadurch, dass man ja auch reibt, reibt sich das selber auf. Und wenn da Eiter drin ist, wie baut, wenn du nichts unternimmst, wie mein baut Körper sich... Mein Körper kann das nicht abbauen. Das heißt, das ist immer da drin, der Eiter? Ja, eigentlich ja, kann man sagen. Mein Körper kann es nicht mehr abbauen. Ich musste mal ein Blutbild machen. Die Leukozyten von mir, also der Immunsystem, der war bei 20.000, was aber normal, glaube ich, war nur 3.000 oder 4.000 sein darf. Ist das nicht gefährlich, wenn man das dann so wie bei dir im Schambereich überhaupt nicht behandelt? Naja, was halt überhaupt nicht behandelt? Ich bin halt sehr hygienischer Mensch. Mhm. Viel waschen und das versuchen immer reinzuhalten, aber es ist halt so, dass das mein Körper... Na gut, aber der Alter ist ja in den Furunkeln drin. Der ist innen drin, ja, na klar. Es gibt so eine bestimmte Zuchtsalbe. Ja. Die muss ich halt benutzen, wie gesagt, also da geht es noch. Unter den Armen und unter der Brust ist es halt am schlimmsten. Kann man, ich frage jetzt mal ganz laienhaft, kann man das nicht eventuell ohne zu operieren punktieren und den Eiter raussaugen? Geht nicht. Das geht nicht. Ja. Nee, bei mir ist es halt so, mein Körper kann das nicht verarbeiten. Deswegen, ich habe jetzt seit 5 Monaten auf der rechten Seite ein. Der ist so schlimm geworden, der hat sich so extrem verkeimt, dass es jetzt ganz schnell operativ behandelt werden muss, weil das halt bis zum Amputation des Arms führen kann, weil der Eiter sich halt seinen Weg bahnt. Ach so. Aber das kann dir doch eventuell auch im Schambereich passieren, ne? Wenn ich hoffe nicht. Also nee, natürlich, wir hoffen es nicht, natürlich nicht. So schlimm war es Gott sei Dank noch nicht gewesen. Ich hatte zwar schon mal einen richtig schönen großen am Schambereich, was auch sehr schmerzhaft war. Mhm. Konnte kaum sitzen. Und hast du diese, entschuldige, wenn ich so indiskret frage, hast du diese Furunkel auch in der Scheide? Mhm. Nee, am Rande der Scheide? Am Rande sozusagen, oberschenkelmäßig, überall, wo man so schwitzen tut. Ja, aber das ist natürlich, wenn du mit deinem Freund schläfst, du kannst keinen klassischen Sex haben, ne? Das tut so weh dann. Meistens, ja. Also es gab natürlich, was heißt meistens, ich habe schon ein ausgeprägtes Sexleben, so ist es nicht. Aber wenn die halt da sind, dann geht das halt nicht. Und das akzeptiert er auch. Ja. Wie gesagt, ich bin erst 21 und für mich ist es eine Riesenbelastung. Es ist sehr schwer. Wie lange hast du das? Wie viele Jahre schon? Seit 5 Jahren. Kam das von heute auf morgen? Stressbedingt. Ganz viel Stress. Und du merkst auch, wenn du sehr im Stress bist, dass dann wieder was Neues wächst. Genau. Mein Körper kann es nicht verarbeiten. Fängt halt mit den Kleinigkeiten an. Ich will unbedingt eine Ausbildung machen. Probieren Sie mal in Berlin eine zu bekommen. Das ist so Kleinigkeit. Mit meinem Papa ganz viel. Mit meinem, alles so. Es kommt zusammen und mein Körper. Ich schluck das einfach alles runter und sozusagen bilden sich dann. Ja, das ist deine Schwachstelle. Manche kriegen dann Magenschmerzen oder haben Darmbeschwerden oder Aber das würde ich, glaube ich, in dem Moment lieber haben, als dann das, was ich habe, weil es auch sehr unästhetisch ist und überall Narben bleiben bestehen, wenn es dann rauskommt und mein ganzer unter der Brust ist vernarbt. Ich will jetzt probieren, dass mich vielleicht eine Operation von der Krankenkasse bezahlt wird, dass die Brust, ich habe eine sehr große Brust, dass die angehoben wird, dass man da unten halt nicht mehr schwitzen tut. Unterhalb der Brust, da wo du sagst, wo man als Frau eben auch schwitzt, kommen da auch die Furunkel? Ja. Auch? Ja. Aber da sind sie Gott sei Dank bis jetzt immer aufgegangen. Also da konnte ich immer verarzten, verbinden und alles. Und ach, die gehen auch schon mal von alleine auf? Ne, mit der Zuchsalbe. Das ach ist so, eine, so eine ach Zuchsalbe. Ach so. Aber mein Arzt meinte zu mir, das kann sein, dass mein Körper dagegen auch irgendwann mal einen Immun aufbaut, weil er es schon kennt. Mhm. Und jetzt sagst du, steht wieder eine kleine OP an? Klein ist die nicht. Ich muss halt unter Narkose, ich muss drinnen bleiben im Krankenhaus. Klein ist das halt nicht, weil man ist halt unter, man muss unter Aufsicht bleiben, weil ist ja unterm Arm, ne? Hier diesmal. Ja, auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite. Wurde ich operiert. Das heißt, wenn du jetzt da hinfasst, wo du operiert werden sollst, spürst du einen Knubbel? Mehrere Knubbel. Mehrere Knubbel. Das ist schon so schlimm. Und die schmerzen sehr. Natürlich. Das ist brennt, es schmerzt, es zieht, man kann nicht richtig liegen, jede Bewegung schmerzt, man kann seinen Arm nicht hinten nach vorne machen, gar nichts. Wie viel Mal bist du schon operiert worden? Das ist jetzt das zweite Mal. Ich habe mich immer, ich hätte bestimmt öfters mal operiert werden müssen, aber ich habe mich immer gedrückt. Gibt es denn Ärzte, die du kennengelernt hast, wo du den Eindruck hast, die kennen sich damit aus und die könnten... Nein. Nein, das ist auch nicht heilbar. Also es ist halt, da gibt es kein Medikament gegen oder... Naja, ich glaube, das ist genau wieder so ein klassischer Fall, wo ein Medikament allein nicht reicht. Das ist eine wirkliche psychosomatische Erkrankung. Nee, man kann sagen, mir wurden Pillen verschrieben, mehrere verschiedene, weil Verhütung ist ja klar. Pille mehrere verschiedene, wo halt bestimmte Hormone auch drin sind. Dass der Körper halt was anderes dagegen baut. Also viele habe ich auch gelesen, wenn sie schwanger wären, dann wird es besser. Ich würde aber nicht schwanger werden wollen oder sowas. Woher weißt du denn, dass das psychisch bedingt ist? Hat mir mein Arzt gesagt. Ich habe mit meinem Arzt ganz viele Gespräche gehabt. Denn wenn es psychisch bedingt ist, könnte man ja den Schlüssel versuchen, da anzusetzen, das Problem zu lösen. Stimmt wiederum auch. Ja, stimmt, da hast du recht. Im Prinzip müsstest du so einen ganz pfiffigen Arzt haben, der sowohl Psychotherapeut als auch Mediziner ist, der so diese beiden Ebenen im Auge hat. Ja, natürlich. Na okay, das ist sowieso schon, steht gar nicht außer Frage, dass ich mir... Denn wenn du sagst, oder wenn du das an dir sogar beobachtest, wenn du unter Stress stehst, egal durch was er ausgelöst ist, dann wird es stärker, müsstest du aufgrund irgendeiner oder mittels einer Therapie, wie auch immer, Wege finden, wie du diesen Stress von dir ableiten könntest. Ja, natürlich. Ja, okay. War ja gar nicht außer Frage zu sehen. Ich wusste sowieso schon, dass ich in Therapie gehe, weil auch durch andere Situationen, Stress, wie gesagt, das ist halt nur so, dass man das halt immer mit sich herschiebt. Ich mach mal in dem Fall wieder Folgendes, Cindy. Ich frag mal meine Zuschauer, meine Zuhörer. Ja. ich glaube, dass das wahrscheinlich gar nicht so sehr selten ist, was du hast. Nein, nein, ich würde mich auch echt freuen darüber, wenn ich genau. mit jemandem in Kontakt treten könnte. So, Kontakt, wer Kontakt zu Cindy haben möchte und vor allen Dingen, wer vielleicht einen schlauen Tipp hat, wie man das psychosomatisch angehen könnte, bitte meldet uns doch. Wir reichen das sehr gerne an Cindy weiter und würden uns sehr freuen, wenn wir dir ein bisschen auf die Art und Weise helfen könnten. Das wäre wirklich super. Und wenn jetzt, darf ich ganz kurz was sagen, bevor wir aufhören, wenn jetzt irgendjemand zuhört, der eine zuverlässige Auszubildende sucht. In Berlin? In Berlin. Was möchtest du lernen? Ich bin eigentlich, also außer natürlich im Lebensmittelbereich, wo ich nicht rein darf. Ja. Am besten medizinische Tierpflegerin, irgendwas, Justvollzugsanstalt, da würde ich, also sowas alles. Ja. Ja, jetzt haben wir mal Ausnahme gemacht, normalerweise mache ich das nicht gerne, sorry. Weil sonst bricht die Sendung hier zusammen, wenn alle Aufrufe machen wollen, der eine will dieses und jenes, aber nur ist es passiert und wenn da irgendwas kommt, machen wir das natürlich Dankeschön. Auch. Von Ausnahmen leben die Regeln ja auch. Liebe Cindy, alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich danke, ja. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und Sabine ist hier. Sabine ist 43. Guten Morgen. Guten Morgen. Sabine, auch zu unserem Thema Haut und Haare. Ja, bei mir geht es um das Thema Intimbehaarung unten ohne. Intimbehaarung unten ohne. Ja. Ja. Ja, leg mal los. Also es ist so, ich bin seit gut einem Jahr verheiratet, sehr, sehr glücklich. Ja, Gratulation. Ja, danke. Und mein Mann und ich sind sehr religiös. Wir haben also erst in der Hochzeitsnacht miteinander geschlafen. Mhm. Und hatte mir das zwar vorher schon erzählt, aber ich wusste überhaupt nicht, wie das ist. Er hat also gar keine Behaarung unten. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und dann nach einer Zeit habe ich mich entschieden, das auch mal zu probieren. Ja. Allerdings, mit dem Rasierer ist das ziemlich schwierig bei einer Frau. Ja. Und Enthaarungscreme beißt fürchterlich und ich mache das immer mit einem Epiliergerät. Aha. Und mit Erfolg? Mit Erfolg. Ja. Das tut mir wahnsinnig weh. Aber es ist jetzt alles ganz haarfrei und ganz weich und genau, das ist wirklich glatt wie ein Babypopo. Man muss es natürlich regelmäßig immer wieder neu machen. Ja. Warum hat dein wie alt ist dein Mann? Der ist 2 Jahre älter, der ist 45. 45. Warum ist er glatt rasiert? Er hat gesagt, ihm gefällt es besser. Ja. Es hat also keinen religiösen Hintergrund oder irgendetwas. Nee. Und ich, also seitdem ich es mache, habe ich gemerkt, ist es auch sehr, sehr viel hygienischer. Ja, inwiefern? Ja, es ist alles leichter sauber zu halten. Ja. Und die glatte Haut fühlt sich natürlich sehr, sehr schön an. Ja. Du hört man ja schon immer auch wieder mal so die Ansichten, dass die Frauen sagen, Mensch, ich will einen Mann haben, der auch wie ein Mann riecht und die Duftstoffe werden natürlich auch gelagert oder eingelagert in der Schambehaarung. Das ist mir zu aseptisch, wenn der Mann ganz glatt rasiert ist. Das siehst du anders. Ich kenne es nicht anders. Ach so, ist das jetzt dein erster Partner? Das ist mein erster Partner, ja. Ah, das ist ja interessant. In dem Alter, wie kommt das, wenn ich das kurz zwischendurch fragen darf? Ja, weil ich schon seit Urzeiten sehr, sehr religiös bin und mich dann mit 20 ganz fest dafür entschieden habe, wirklich christlich zu leben und halt nach den Maßstäben der Bibel. Ja, gehörst du einer bestimmten Kirche oder Gruppierung an? Einer Freikirche. Und für mich, ich sehe das nicht als Strafe, sondern es ist wirklich sehr, sehr, sehr, sehr schön, also auch jetzt im Rückblick. Da muss das ja für dich jetzt der Wahnsinn sein, dass du mit 43 so volle Kanne dann Sex erleben kannst. Und ja. Ich gehe mal davon aus, dass du vorher aufgrund deines Glaubens auch nicht dich selbst befriedigt hast. Schon, ja. Doch. Also, aber es ist natürlich jetzt was ganz anderes. Ist was ganz anderes, also Vorerfahrung bestanden. Also wie auch immer, wir kommen ja vom Thema ab. Das mit den mit der Schamhaarfrisur oder Rasur, das ist auf jeden Fall dein Ding und das gefällt dir gut. Ja, mein Mann vor allen Dingen. Dein Mann vor allen Dingen und ihr seid jetzt auch fest entschlossen, dass ihr das immer dann beibehalten werdet demnächst. Das beibehalten, ja. Ja. Ja, also wem das gefällt, ist es ja völlig in Ordnung und euch scheint es sehr gut zu gefallen. Sehr gut, ja. Liebe Sabine, danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Alles Gute, auf Wiederhören. Jo, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Sendung Haut und Haare. Und in der Technik waren Nami Strack. Morgen sind wir wieder da. Was ist morgen? Morgen ist die Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Dann natürlich wieder eine offene und freie Sendung. Ab 0 Uhr könnt ihr immer anrufen. dann sind unsere Leitungen geschaltet und die Nummer ist natürlich für euch kostenfrei, 0800 220 5050. Mailen könnt ihr rund um die Uhr, domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte fasst euch relativ kurz, dann können die Kollegen rascher arbeiten und entscheiden, und schreibt immer eure Telefonnummer mit rein. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig und beschleunigt die Arbeit im Hintergrund. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht und freue mich auf morgen, bin gespannt auf euch. Bis dahin, tschüss.